Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. So now remember, Erinnere dich. we honor the Lord if we respect and submit to human authority. Wir ehren den Herrn, wenn wir menschliche Autorität respektieren und uns ihr unterordnen. As long as that human authority is under God's authority, who delegated authority. Solange diese menschliche Autorität unter Gottes Autorität steht, der die Autorität delegiert hat. You know, it was really strange. Es war wirklich seltsam. I told some of those people during the pandemic who insisted to obey the human authority, who said, don't meet and whatever. Einigen Leuten, die während der Pandemie darauf bestanden, der menschlichen Autorität zu gehorchen, die sagten, wir sollten uns nicht treffen und was auch immer, habe ich gesagt. I said to them, so now you want to submit to the authority, but at the 50 speed limit, you go 60. Jetzt wollt ihr euch der Autorität unterordnen, aber bei Tempolimit 50 fährt ihr 60? So you either submit to the authority in every area or you don't. Entweder ihr ordnet euch der Autorität in jedem Bereich unter oder nicht. I thought it was hypocrisy. Ich hielt das für Heuchelei. So can we ignore our human governmental authority that in the countries we live in? Können wir also unsere menschliche Regierungsautorität in dem Land, in dem wir leben, ignorieren? No. Nein. If we would, it would be dishonoring to the Lord. Wenn wir das tun, ist es eine Unehre für den Herrn. But let me tell you something else. Doch ich sage dir noch etwas anderes. If we submit to any human authority, whether it be a government, your mayor, your pastor, your husband, Wenn du dich einer menschlichen Autorität unterordnest, sei es eine Regierung, dein Bürgermeister, dein Pastor, dein Ehemann, that is asking you to do something that is against what God told you to do. die von dir verlangen, etwas zu tun, was gegen das verstößt, was Gott dir aufgetragen hat, You are now not honoring to the Lord by submitting to them. You are dishonoring the Lord. dann ehrst du den Herrn nicht mehr, indem du dich ihnen unterordnest. Du entehrst den Herrn. Remember that. Denke daran. Always submit first to the highest authority, which is God. Ordne dich immer zuerst der höchsten Autorität unter, die Gott ist. And then you submit to your conscience. Danach gehorche deinem Gewissen. You submit to what the Bible is teaching you. Ordne dich dem unter, was die Bibel dich lehrt. And if any human authority is submitted to the highest authority, of course we have to obey them. Und wenn eine menschliche Autorität der höchsten Autorität untergeordnet ist, muss man ihr natürlich gehorchen. Look what he's telling us here in verse 14. Schau, was in Vers 14 sagt. He's saying you have to also honor and respect the governors. Ihr sollt auch die Regierenden ehren und respektieren. Look what it says. Schau, was hier steht. He puts in place to punish lawbreakers and to praise those who do what's right. Die er einsetzt, um Gesetzesbrecher zu bestrafen und die zu ehren, die das Richtige tun. What's happening today in many governments of this world? Was passiert heute in vielen Regierungen dieser Welt? They are not punishing the lawbreakers, but they are actually helping the evil people. Sie bestrafen nicht die Gesetzesbrecher, sondern sie helfen sogar den bösen Menschen. And they don't praise those who do what's right. Und sie ehren diejenigen nicht, die das Richtige tun. They punish those who do what's right. Sie bestrafen diejenigen, die das Richtige tun. It's perverted. Das ist verdreht. If I stand up and if I say homosexuality is sin, the governments will punish me for that. Wenn ich hinstehe und sage, dass Homosexualität Sünde ist, werden mich die Regierungen dafür bestrafen. Think about it. Denk darüber nach. So the government doesn't do what it's written here in verse 14, therefore verse 13 does not count for me. Die Regierung tut nicht das, was hier in Vers 14 steht, also gilt Vers 13 für mich nicht. What's happening today? Was geschieht heute? Right and wrong has been completely perverted. Recht und Unrecht sind völlig pervertiert worden. Today, many governments in this world will punish Christians if they stand up for the truth. Heute bestrafen viele Regierungen dieser Welt Christen, wenn sie für die Wahrheit eintreten. Why should we have any biblical reason to submit to those governments? We don't. Warum sollten wir einen biblischen Grund haben, uns diesen Regierungen zu unterordnen? Den haben wir nicht. So for me, I always honor the Lord if I submit to any human authority. Deshalb ehre ich den Herrn immer, wenn ich mich einer menschlichen Autorität unterwerfe, Who punishes the evil and who praises the right. die das Böse bestraft und das Rechte ehrt. But the moment any human authority perverts that, there is no way I will submit to them. Sobald eine menschliche Autorität das verdreht, werde ich mich ihr auf keinen Fall unterordnen. Because now I will dishonor the Lord himself, who is the highest form of authority. Denn dann würde ich den Herrn selbst entehren, der die höchste Form der Autorität ist. Listen to me. Hör zu. I had a woman come to me who believed that she had to submit to her husband. Eine Frau kam zu mir, die glaubte, dass sie sich ihrem Mann unterordnen müsse. And I told her, no wife should unconditionally submit to her husband. No wife. Ich sagte ihr, keine Frau sollte sich ihrem Mann bedingungslos unterordnen. Keine Frau. Only if the husband is under God's authority. Nur wenn der Ehemann unter Gottes Autorität steht. She did not like that. She began to argue with me. Das gefiel ihr nicht und sie fing an, mit mir zu streiten. So I let people free to believe whatever they want to believe. Ich lasse den Leuten die Freiheit zu glauben, was sie glauben wollen. But do you know what happened? Aber weißt du, was passiert ist? Her husband was not a Christian. Ihr Mann war kein Christ. There came a moment when her husband insisted that they would have a sexual relationship between three people. Irgendwann bestand ihr Mann darauf, dass sie eine sexuelle Beziehung zu dritt haben. You know, there is an expression for that. It's called a sexual triangle. Dafür gibt es einen Ausdruck, man nennt es eine sexuelle Dreierbeziehung. So, three people, they have sex together. Drei Leute haben also Sex miteinander. And the husband said to his wife, that's the sexual preference that he has. She must submit to that. Und der Ehemann sagte zu seiner Frau, das sei seine sexuelle Vorliebe, sie müsse sich dem fügen. And the sad thing for me was, das Traurige für mich war, because she took Bible verses to prove that she has to submit, she believed she also has to submit there. Weil sie Bibelverse als Beweis dafür nahm, dass sie sich unterordnen muss, glaubte sie, dass sie sich auch darin unterordnen musste. So remember. Denk also daran. We will always honor and respect any human authority. Wir ehren und respektieren immer jede menschliche Autorität. As long as that human authority lives under the authority of the highest authority, which is God. Solange diese menschliche Autorität unter der Autorität der höchsten Autorität lebt, die Gott ist. How many Christians have submitted to a pastor that actually preached unbiblical things? Wie viele Christen haben sich schon einem Pastor untergeordnet, der eigentlich unbiblische Dinge gepredigt hat? Their conscience told them no. Ihr Gewissen sagte ihnen nein. But individual Bible verses like this in Romans 13 out of the context. Aber einzelne Bibelverse wie dieser aus Römer 13, die aus dem Zusammenhang gerissen wurden, has caused them to submit in the wrong way. Haben sie dazu gebracht, sich auf die falsche Weise zu unterordnen. Your highest loyalty, my friend, is to Jesus. Deine höchste Loyalität, mein Freund, gilt Jesus. Every other loyalty has to bow to that. Jede andere Loyalität muss sich dem unterordnen. See you tomorrow. Bis morgen.